Okay, tonight we have some guest speakers. Heute Abend haben wir zwei Gäste. But I'm going to lead into it. Aber ich möchte das einfach so ein bisschen da einführen. And I just want to continue on this theme of judging. Ich möchte weitermachen mit diesem Thema des Richtens. Because it has brought more fruit than any series I've done in the last 27 years. Das hat mehr Frucht hervorgebracht als jede andere Serie, die ich die letzten 27 Jahren so gemacht habe. Encourage you, take this theme seriously. Und ich möchte euch ermutigen, dieses Thema einfach ganz ernst zu nehmen. Because there's nothing that will bring quicker results in your life. Denn es gibt nichts, was da schnellere Ergebnisse bringen wird in deinem powerful Leben. Results und auch mächtigere and Ergebnisse long-lasting results und andauerndere Ergebnisse than to recognize that you're judging and repent of it. Als zu erkennen, dass du richtest und davon einfach Buße tust. Because there's nothing will block blessing in my life more than judging. Nichts blockiert einfach den Segen Gottes in meinem Leben mehr als das Richten. And you'll hear the testimony tonight as well. Und ihr könnt auch heute Abend davon einfach Zeugnisse hören. Judging is the log in the eye. Das Richten ist der Balken in meinem Auge. And everything else in comparison is a speck. Alles andere im Vergleich dazu einfach nur wie ein kleiner Splitter. So a couple ways that we can just refresh ourselves, a couple ways that we can test ourselves whether we're judging or not. Um uns daran zu erinnern, ein paar Möglichkeiten, wie wir erkennen können, ob wir da am Richten sind oder nicht. Some of these I've already stated and I'll add a couple more. Einige davon habe ich bereits erwähnt, aber ich habe da jetzt auch ein paar hinzugefügt. I know these are true because I've done them all. Ich weiß, dass sie wahr sind, weil ich habe sie alle auch selbst schon getan. Something bad happens to someone you don't like. Etwas Schlimmes passiert jemanden, den man nicht mag. And you're happy. Und du freust dich drüber. And inside you say, good for you. Na, schön, dass das passiert ist. That's judging. Das ist Richten. Something good happens to somebody. Etwas Gutes passiert jemanden. And you're not happy. Und du bist nicht froh drüber. You're jealous. You're thinking, oh, why them? Du bist ganz neidisch. Sag, warum die denn? Warum die denn? You don't even have to be jealous. You just be angry that something good happened to them. Vielleicht bist du nicht mehr eifersüchtig, sondern einfach nur zornig, dass er ihnen etwas Gutes passiert. You can't ist. Pray for someone. Number three. Nummer drei, du kannst für jemanden nicht beten. You just won't pray for them. Du betest einfach nicht für sie. You can't pray for someone that you've judged. Du kannst nicht für jemanden beten, den du gerichtet hast. Number four, you cannot receive anything from them. Nummer vier, du kannst nichts irgendwie von ihnen empfangen. Even that which is good. Selbst das, was gut ist. You've judged them. Du hast sie gerichtet. Number five. Nummer fünf. You are indifferent to the social needs around you. Du bist einfach gleichgültig gegenüber diesen Nöten, den sozialen Nöten der Leute um dich herum. James chapter 2. Jakobus Kapitel 2. Someone has a need, they need a jacket, they need a coat, you have two. Jemand hat ein Bedürfnis, vielleicht braucht jemand einen Mantel, eine Jacke, du hast zwei. And you say, God bless you and be with you. Oh, Gottes Segen und er sei mit dir. And James says, you have judged that person. Jakobus sagt, du hast sie gerade gerichtet. Number 6. Nummer 6. You can't forgive somebody. Du kannst jemanden nicht vergeben. You cannot forgive somebody that you've judged. Du kannst jemanden nicht vergeben, den du gerichtet hast. Number 7. Nummer 7. Here's the new one, right? Kommt ein neuer. Have you said this one? I've said this one. Hast du das schon mal gesagt? Ich habe schon mal gesagt. I can't wait to see them stand before God. Ich kann es gar nicht erwarten, wenn sie einmal vor Gott stehen werden. Oh my gosh. Oh mein Gott. Do you realize how terrible that is? Habt ihr erkannt, wie schrecklich das ist? Do you realize what's coming back at you when you think that? Hast du erkannt, was da dann zurückkommt, wenn du so denkst? I can't wait to see them stand before God. Ich kann es gar nicht abwarten, bis sie vor Gott stehen werden. As though you're not going to, right? Als wenn du nicht vor Gott stehst. As though you are sinless yourself. Als wenn du sündlos wärst. To say that statement should put such a fear in your own heart. Einfach sowas zu sagen, soll so eine Furcht in sein eigenes Herz bringen. You've judged them. Du hast sie gerichtet. Number 8 tonight, if you gossiped about someone or slandered them, you've judged them. Wenn du geklatscht hast oder über eine Nachrede betrieben hast über jemanden, dann hast du sie gerichtet. Now just listen to this and I'm going to close. Hört mal zu. This is James chapter 4, verse 11. Jakobus Kapitel 4, Vers 11. Do not speak against anyone. Sprich nicht übel gegen brethren. Jemanden. You who speak against a brother or Hier. Judge his brother, ihr, der gegen jemanden spricht oder ihn gar urteilt, speaks against the law. Ihr sprecht gegen das Gesetz, the law of God. das Gesetz Gottes. And you judge the law of God. Und damit richtet ihr das Gesetz Gottes. And if you judge the law of God, you are not a doer of God's law, you are a judge of God's law. Und wenn das Gesetz Gottes richtet, dann seid ihr kein Täter des Gesetzes Gottes, sondern ein Richter. There is one lawgiver. Da gibt es einen Gesetzgeber. And one judge. Und einen Richter. The one who is able to save and destroy. Es ist der, der fähig ist zu retten und auch zu zerstören. But who are you to judge another? Aber wer bist du, das einen anderen richtet? How do we judge the law of God? Wie richten wir das Gesetz Gottes? Galatians 5:14. Galater Kapitel 5 Vers 14. And Matthew chapter 7 verse 12. Und Matthäus Kapitel 7 Vers 12. Tell us that the essence of the law is. Sag uns, dass einfach der Kern des Gesetzes folgendes ist. Love your neighbor as yourself. Der Kern, das Wesen nach, ist liebe deinen Nächsten wie dich selbst. It's Leviticus 19:18. Am dritten Buch Mose 19 Vers 18. Commanded by God in the Old Testament. Es wurde bereits im Alten Testament von Gott so befohlen. And it sums up the whole law. Und es fasst zusammen, was das Gesetz im Ganzen aussagt. To not love my neighbor as myself. Meinen Nächsten nicht so zu lieben wie mich selbst. Is to declare that God's law is not good. Ist einfach damit zu erklären, dass Gottes Gesetz nicht gut ist. It's just to make a declaration. I don't respect your law. Geben wir unsere Erklärung ab. Dein Gesetz respektiere ich nicht. I'm going to live another way. Ich lebe da anders. I'm going to judge my neighbor. Ich werde meinen Nächsten richten. I'm going to gossip about my neighbor. Ich werde über meinen Nächsten einfach dahin I'm reden. I'm going to slander him. Ich werde übel nachreden. I'm not going to pray for him. Ich werde nicht für ihn beten. I can't wait till I see him before you. Ich kann gar nicht warten, bis er da vor dir steht. I'm going to be sad when something good happens to him. Ich werde traurig sein, wenn ihm etwas passiert. I'm going to be happy when something bad happens to him. Und ich werde glücklich sein, wenn etwas Gutes passiert. I'm not going to forgive him. Und ich werde ihm nicht vergeben. We judge God's law. Und so richten wir Gottes Gesetz. And it's just the same as finding the throne of God and das wäre so wie wenn den Thron Gottes finden und sagen sitting on it. Well, here I am. Mal drauf niederlassen und sagen, hier bin ich. It fits me. Passt. And we take God's place. Und wir nehmen Gottes Rolle we ein. We judge his law. Wir richten sein Gesetz. We judge him. Und wir richten ihn. Now, just very quickly. Ganz schnell. The 15 revolution. Die 15 Minuten Revolution. From a year back? Erinnert ihr euch daran, so ein Jahr I zurück? I wake up in the morning and I pray. Ich wache auf in der Früh und ich bete. God inconvenience me today. Gott, bereite mir einfach Unbequemlichkeiten that I heute. Demonstrate your love to another. Auf, dass ich einfach deine Liebe einem anderen erweisen kann. Inconvenience me. Bereite mir diese Unannehmlichkeit. I'm busy. Ich bin sehr geschäftig. Someone is there. Da ist jemand. And it's the Holy Spirit. Und es ist der Heilige Geist. That I might demonstrate your love to somebody. Der mich dahin führen möchte, dass ich einfach seine Liebe jemand anders erweise. And I'm going to close. Here's the problem with the church. Hier kommt das Problem mit der Gemeinde. We only love when we evangelize. Wir lieben nur, wenn wir evangelisieren. But that's not the commandment. Aber das ist nicht das Gebot. It doesn't say evangelize one another. Da steht nicht, evangelisiert einander. It says to love one another. Nein, da steht, liebt einander. And this is why the 15 revolution is so important. Und deswegen ist diese 15-Minuten-Revolution so wichtig. And here's my homework, because I probably won't have the microphone again, but here we go. Watch. Und hier kommen die Hausaufgaben, weil ich dann mein Mikrofon nicht mehr haben werde. This is what I want you to do this week. Das ist alles, was ich I gerne want you von to euch möchte, look at people who are really kind of strange looking to you. Ich möchte, dass ihr einfach Leute anschaut, die vielleicht ein bisschen euch seltsam erscheinen. The big guy in a leather jacket with no hair coming down the street. So dieser starke Mann in der Lederjacke, ohne Haare auf dem and Kopf. And inside is just like, whoa. Und innen drin so, whoa. Because you know him, right? Ja, weil du ihn ja bereits kennst, ja? We've made a judgment. Wir haben bereits geurteilt. Look at people. Look at everyone you see. The punk rocker, all these different kinds of people. Schaut euch da alle Leute an. Punk rocker, all die Arten von Leuten. And in your mind, say something good about them. Und in eurem Gedanken, sagt was Gutes über sie. Oh, that policeman has such authority. Mann, der Polizist hat ganz eine Autorität an sich. That big, bald guy, man. I love that leather jacket. Dieser starke Mann da. So ein wenig Haaren auf dem Kopf, that aber punk rocker, Lederjacke. That is the coolest color hair I have ever seen. Der Punk, schau dir diese Haare an. Wahnsinn! And in your heart, in your heart, develop a love for people. Entwickel diese Liebe für Leute. Because God loves this world. Denn Gott so much liebt diese Welt so sehr. That he sent Christ. Dass er Christus gesandt hat. And we are so full of judgment, it is blocking everything what God wants to do through us. Wir sind so voll des Richtens, dass es alles blockiert, was Gott in uns tun möchte. Amen. So Father, bless these testimonies and message tonight. I pray. Vater, segne diese Botschaften und einfach die Zeugnisse heute Abend. Impact our church. Und hinterlasse einfach einen tiefen Eindruck in unserer Gemeinde. Change our hearts, our minds. Und verwandle unsere Herzen, unseren Sinn, unsere Gedanken. And speak to the depths of our spirit. Und sprich hinein in die Tiefen unseres Geistes. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. So it's a privilege tonight to introduce to you our guests. Es ist einfach ein Vorrecht für uns, heute Abend unsere Gäste vorzustellen. They are from the Herzwerk Ministry. Sie kommen von dem Herzwerk. This is a ministry that ministers to prostitutes and pimps. Es ist ein diakonischer Dienst, der einfach Prostituierten und Zuhältern dient. This is you can come up, Sabine und Andreas Karlauch. Sabine und Andreas Karlauch. And they have worked for 20 years with drug addicts in Germany and Vienna. Sie haben über 20 Jahre hinweg mit Drogenabhängigen gearbeitet, sowohl in Deutschland als auch hier in Wien. And now they are leading this work. Und nun leiten sie dieses Werk, das Herzwerk. They have three adult daughters. Sie haben drei erwachsene Töchter. Two sons-in-law. Zwei Schwiegersöhne. And two dogs. Und zwei Hunde. So we already like them. Wir mögen sie bereits. Das ist welcome. So. Herzlich willkommen. Oh, one more thing. Sorry. If you need English translation, does anybody need English translation? Braucht jemand englische Übersetzung? Then please go to the Connect Bar and Christiane rüber, will translate for you. Zur Connect Bar und da wird Christiane für euch übersetzen. And for those who are watching in America and live streaming, we're really sorry, but this is only going to be in German. Und für die zuschauen, maybe you can pray for the gift of interpretation. Für die zuschauen in Amerika. Betet für eine Gabe der Übersetzung. Das wird nur auf Deutsch sein. Können wir das erste Bild zeigen von unserem PowerPoint, bitte? Genau. Also erstmal vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Wir sind immer wieder schon hier gewesen und genießen vor allen Dingen Andreas, das habt ihr letztes Mal mitbekommen, die Lobpreisabende hier. Und ihr seid echt eine coole Gemeinde. Und ich finde es genial, dass ihr mitten im 10. Bezirk seid. Unglaublich, echt stark. Genau, also das ist unser Logo und das ist eigentlich eine Postkarte, die ich vor vielen Jahren mal gesehen habe. Und ich schaue nur auf die Karte und es war, also ich weiß nicht, was da in mir passiert ist. Das war, wenn in mir irgendwie der Heilige Geist weint. So war das, ja. Und nachdem wir unseren Namen gefunden haben, Herzwerk ist ja eigentlich kein wirklich deutscher Name, aber irgendwie passt das zu uns, haben wir uns auch für diese Karte entschieden. Und wir wissen, dass Gott das Herz dieser Arbeit ist und eigentlich fühlt sich jeder von uns, also wir haben das am Anfang vor allen Dingen immer gesagt, das ist wie wenn ein Zug angehalten hat, wir sind eingestiegen und wusch, der Zug geht los. Ne? Also, und es ist echt auch eine Reise, auf die Gott uns mitgenommen hat. Wir haben angefangen 2007 mit Gebet, die Ricky war da und einzelne andere, die hier auch im Raum sind und haben gleichzeitig angefangen, auf die Straße zu gehen. Und am Anfang waren es 2-3 Straßen. Und im Laufe der letzten 5 Jahre, wir feiern jetzt unser 5-jähriges, also nächsten Samstag seid ihr herzlich eingeladen in die Beheimgasse. Ab 14 Uhr ist unser Jubiläumsfest und wir schauen wirklich dankbar zurück, weil Gott hat uns, es ist seine Sache gewesen, er hat unser Gebiet erweitert, eben angefangen hat es mit 2 Straßenstrichs, wo wir regelmäßig waren. Im Laufe der Monate und Jahre ist immer mehr dazugekommen. Wir sind regelmäßig immer vor Weihnachten und Ostern am Gürtel. Wir haben letztes Jahr begonnen, also eine Kollegin hat angefangen mal herauszufinden, wie viele Studios und Clubs es eigentlich gibt in Wien. Ich empfehle euch nicht auf die Seiten zu gehen, auf die sie gegangen ist, um das herauszufinden, ne? Sexmagazin und so weiter, aber man muss ja irgendwie auch wissen, wo das alles so ist. Auf jeden Fall gibt es über 400, könnt ihr euch das vorstellen? Wisst ihr, also ich meine, Wien ist schon irgendwie Org, muss man schon sagen, ja. Also über 400 kleine und größere Etablissements auf ganz Wien verteilt und Laufhäuser, da sind dann gleich immer ganz viele Frauen in einem Haus. Und ja, ich kann es auch nicht sagen, wie das passiert ist, das war alles nicht unser Plan, aber die Türen sind aufgegangen. Also ich weiß nicht, in wie vielen, vielleicht hunderten Etablissements wir schon waren, wie viele Begegnungen wir hatten. Wir sind einmal rausgeschmissen worden mit Karacho, aber das war wirklich das einzige Mal. Und genau, Moment, dass ich meinen Faden nicht verliere. Genau, und von Anfang an gab es Menschen, die für uns gebetet haben. Von Anfang an haben wir Kontakte bekommen zu dem Obersten der Polizei, der für Menschenhandel verantwortlich ist, zu anderen, auch säkularen NGOs, die arbeiten in Österreich und in Wien. Und es war uns auch immer gleich wichtig, auch Kontakte zu Herkunftsländern zu haben, weil Österreich ist Zielland für Menschenhändler, ne? Und auch Durchgangsland, aber auch Zielland. Und genau, also, und dann ja genau, und dann eben, ich weiß nicht, wie viel ihr wisst über das Prostitutionsgesetz. 2001 wurde das, also Prostitutionsgesetz, geschaffen, und seitdem dürfen Asylsuchende, Menschen, die eigentlich keine Arbeitsbewilligung haben in Österreich, dürfen aber als Selbstständige arbeiten, als neue Selbstständige. Das müsst ihr mal googeln, da gibt es, glaube ich, so ungefähr 130 neue Selbstständige, und unter dem Buchstaben P steht neben Prediger und Psychotherapeut auch Prostituierte. Also ich habe es heute Morgen auch gesagt, eine Frau in einem Laufhaus schaut mich einmal an mit ganz traurigen Augen und sagt, das ist die einzige Arbeit, die ich hier machen darf. Ja, also das ist, wir haben ein Buch ist rausgekommen, auch vor einigen Jahren, das Buch Wahre Frau, also W-A-R-E, also gut, ne? Gegenstand Frau. Und die haben, das waren Wissenschaftler, die haben auch so einen Satz geschrieben, wie eigentlich diese Gesetze, die allgemein gelten für jeden, der in der Prostitution arbeitet, rollen sozusagen den roten Teppich aus für Menschenhändler. Und das war auch nicht unser Plan, aber Gott hat uns auch Türen geöffnet, dass wir in Dialogforen eingeladen worden sind mit der Frauenstadträtin, dass wir mit dem Bundesaußenministerium Kontakt bekommen haben. Da gibt es eine Taskforce gegen Trafficking, und die haben uns auch schon zweimal eingeladen, da unser Projekt vorzustellen. Und es ist einfach wichtig, das ist so vielschichtig auf vielen Ebenen, das bekommt ihr auch im Laufe der nächsten Minuten hoffentlich noch mit, dass es nicht nur um diese Einsätze geht, dass es um viel, viel mehr geht. Was ich noch sagen möchte, also ach genau, dann sind auch verschiedene Arbeitsgruppen entstanden. Eine Arbeitsgruppe arbeitet speziell mit nigerianischen Frauen. Wir haben dieses Taschenprojekt in Indien, was wir unterstützen, wo auch über 100 Frauen rausgekommen sind aus der Prostitution. Wir haben jetzt was ganz Neues, wir haben ein Self-Empowerment-Training begonnen, das klingt toll, aber das werden hoffentlich auch Frauen daran teilnehmen. Das ist ein Programm für Aussteigerinnen, für Frauen, die schon ausgestiegen sind. Weil ihr müsst euch vorstellen, diese Arbeit ist eigentlich Nachtarbeit, kontinuierlich. Die Arbeit ist nicht wirklich vergleichbar mit Arbeit. Und die Frauen brauchen und auch Männer brauchen unglaublich viel Unterstützung, wenn sie in ein normales Arbeitsleben einsteigen. Und es ist also wirklich typisch, dass ganz viele am Anfang auch zigmal gekündigt werden und unglaublich viel Beruf wechseln. Und da wollen wir einfach Stärkung anbieten. Unsere Haltung, ich fand es auch ganz super, was du heute Morgen auch schon gesagt hast, manchmal lieben wir nur, wenn wir evangelisieren. Ne? Und wir haben eigentlich, also auf unserem Banner, sage ich mal so, steht, dass wir den Frauen mit Respekt begegnen und mit der Liebe Gottes. Und wir wollen nicht rausgehen, um zu missionieren oder evangelisieren, absolut nicht. Wir wollen natürlich, dass die Frauen im Endeffekt Jesus kennenlernen und die Männer, dass sie die lebendige Hoffnung erleben, dass sie überhaupt eine Perspektive kriegen, weil die so eingeschachtelt sind in ihrem Everyday-Job, den sie da haben. Aber wir begegnen ihnen eigentlich auf Augenhöhe. Und wir machen auch viele Trainings mit denen, die mit uns rausgehen und haben viel Supervision und achten natürlich auch auf uns selber. Jetzt mal das nächste Bild. Nochmal klicken. Genau. Also Zielgruppe, wir waren nicht darauf vorbereitet, aber wir haben es von Anfang an so erlebt. Ich würde sagen, dass wir vielleicht 5% Österreicherinnen begegnen und der Rest sind Frauen überwiegend aus Nigeria und Frauen und Männer aus den osteuropäischen Ländern. Und man lernt viel dazu, man begegnet, also wir waren jetzt letzten Freitag wieder im Prater, wo jetzt also gehäuft der ganze Strich sich versammelt hat, nachdem die anderen Straßenstrichs geschlossen worden sind. Und an einem Abend habe ich manchmal das Gefühl, ich wandere nach Bulgarien, dann gehe ich nach Rumänien, dann gehe ich nach Tschechien, dann treffe ich eine Deutsche, dann gehe ich nach Österreich und dann gehe ich nach Nigeria. Also das ist so, das sind so die verschiedenen Gruppen, die wir treffen an dem Abend. Und es bedarf auch also der Gnade Gottes, auch da eben kultursensibel zu sein. Und es ist wirklich mit jeder Gruppe völlig unterschiedlich. Nebenbei, was wir ganz dringend suchen, sind bulgarische Übersetzerinnen und tschechische. Das suchen wir ganz dringend. Wir haben rumänische und ungarische eine und eben Englisch ist auch okay. Genau. Ich merke, dass ich manchmal ein bisschen allergisch reagiere. Man hört im Moment viel über Menschenhandel. Also wenn ihr das googelt, ich weiß nicht, tausende Seiten kannst du öffnen und Videoclips. Und es gibt unglaublich berührende Filme und das ist auch alles wahr. Nur was wir treffen auf der Straße, vermittelt uns ein ganz anderes Bild. Wir denken oft so, wir treffen jetzt die armen Frauen. Und manchmal merkt man das aber gar nicht und manchmal wirken die auch gar nicht so. Oder manchmal, dann spüren wir schon, da ist eine große Not dahinter und wir machen Angebote. Aber warum nimmt die Frau das Angebot denn nicht an? Ja? Und das ist so, ich würde sagen, das ist nicht so schwarz-weiß, es ist unglaublich schwarz, dunkel, grau vermischt und jede einzelne Person ist so verstrickt in den verschiedensten Dingen. Ja? Wir durften letztes Jahr eine Arbeit besuchen in Rumänien. Das ist ein Schutzhaus für minderjährige Opfer von Menschenhandel, was von einer Psychologin geleitet wird. Und sie hat uns gesagt, ja, die Mädchen kommen aus dysfunktionalen Familien. Manchmal war vielleicht der Vater zu Hause schlimmer als der Zuhälter jetzt. Ja. Die haben das Vorbild der Mutter. Eine Frau bleibt bei dem Mann, der sie schlägt und der gewalttätig ist. Und also manchmal stehe ich da und denke, also man möchte die rütteln, schütteln und irgendwie, aber es ist nicht möglich. Wir können einfach nur dranbleiben, vertrauen und beten. Also wir hatten heute Morgen eine Gebetszeit, die mich unglaublich ermutigt hat vor dem Gottesdienst und da hat Gott und auch uns eigentlich wieder neu gesagt, ich bin Gott. Und ich habe das Ganze inszeniert und ich habe versprochen, ich mache alles neu und sein Geist ist auf uns, aber sein Geist wird auch auf die Frauen kommen und auf die Männer kommen und da brauchen wir ganz viel Glauben, müssen dranbleiben, aber heute Morgen hatte ich das Gefühl, wir wurden so ein bisschen ermahnt von Gott und dafür bin ich sehr dankbar, wirklich, weil er ist derjenige, der das Ganze begonnen hat und er wird auch weitermachen. Es gibt auch Frauen, die sich dafür entschieden haben, die irgendwie keinen anderen Weg sehen, die in ihrem Heimatland keinen Job haben, keine Ausbildung haben. Ich gehe gleich noch ein bisschen darauf ein, wie manche Frauen auch überhaupt da drin gelandet sind. Genau, machen wir mal das nächste Bild. Wir haben heute viel über Richten, über Vorurteile gehört. Also Herzwerk sagen wir immer, es ist zuerst Gottes Herz, es ist unser Herz, wo Gott arbeitet ständig auch an unserem Herzen, korrigiert uns. Oder manche Bilder, die wir so im Kopf haben, die er einfach revidiert. Ja. Ich meine, ich habe mir oft überlegt, wie geht es dem so einem Mann, der abends jetzt im letzten Jahr durch die Felberstraße fährt. Dann sieht man die jungen Frauen da stehen, die ihre Kunststückchen machen, um die Männer zu animieren. Wie wirkt das auf einen Mann? Man hat doch das Gefühl, das macht die doch ganz gerne. Das macht ihr doch scheinbar Spaß. Ja? Und da haben wir oft so Bilder. Und wir durften wirklich auch ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Und wir haben da mal sowas aufgeschrieben, eben es gibt so Mythen. Ich kenne das von manchen auch aus der älteren Generation. Ja, das gab es ja immer schon. Das wird es auch immer geben. Ich meine, es wird es schon immer geben und das gab es auch wahrscheinlich immer schon. Immer wird es nicht geben, Blödsinn, aber es gab es immer schon. Aber es ist nicht das älteste Gewerbe der Welt, es ist die älteste Form der Unterdrückung und all die ganzen Sachen will ich jetzt nicht so drauf eingehen. Oder es gibt auch so einen Spruch, habt ihr das schon mal gehört? Naja, wenn es keine Prostituierten geben würde, gäbe es viel mehr Vergewaltigung. Das ist eine Lüge, denn innerhalb der Prostitution passiert so viel an Vergewaltigung. Was meint ihr, wie oft uns die Frauen erzählen, dass Kunden nicht bezahlt haben, sie geschlagen haben, sie beraubt haben? Es gibt eine Seite, dieses Prostitutionsresearch, da gibt es verschiedene Studien, Statistiken, wie viel Prozent der Frauen in der Prostitution vergewaltigt worden sind oder Gewalt erlebt haben und so weiter und so fort. Es gibt andere Studien, die auch ganz klar sagen, dass nicht alle, die das erlebt haben, aber viele Frauen, also von einer Studie in Norwegen waren es wirklich 100% von 600 Frauen, die in der Prostitution arbeiten, die sexuellen Missbrauch in ihrer Kindheit erlebt haben. Und das habe ich heute Morgen auch gesagt, sexueller Missbrauch, da wird dem Kind, dem Menschen ein Stempel aufgedrückt, du bist nichts wert und womöglich noch, du bist selber schuld, dass dir sowas passiert. Ja. Und das ist also oft dann kein Wunder, dass es so schwierig ist, wirklich also auch irgendwie dran zu kommen, aber wir erleben auch viele gute Sachen und wir sehen uns auch ein bisschen so als Hoffnungsbringer. Also manchmal denke ich mir, gut, wenn wir kommen, abgesehen davon, dass die Frauen Schokolade und Kaffee und gute Bücher kriegen, aber sie lächeln, ja, es tut ihnen gut und sie werden mit Respekt behandelt. Jetzt am Freitag haben wir mit einer Frau, da wussten wir, sie hat am Samstag Geburtstag und haben, wo wir sie zuerst getroffen haben, so getan, als ob wir es nicht mehr wissen und sind dann eine halbe Stunde später um Mitternacht zu ihr zurück, haben Happy Birthday gesungen, haben eine Kerze auf dem Kuchen angemacht und das war irgendwie so 5 Minuten mitten am Straßenstrich war wirklich Happy Birthday und das ist einfach toll. Das war wirklich super, genau. Moment, jetzt muss ich meinen Faden weitermachen. Machst du das nächste? Faden nicht verlieren, genau. Also Ausnutzung einer Notlage, genau, das wollte ich noch sagen. Ganz viele Frauen sind getäuscht worden durch falsche Jobversprechungen. Wir waren in den Ländern, auch in Bulgarien, haben uns Christen gesagt, ja, das stimmt wirklich, in Sofia rennen echt Menschen rum, die verteilen ihre Visitenkarten mit Jobangeboten in Deutschland, ja, mit Handynummer. Und die Frauen sind zwar teilweise auch aufgeklärt, aber man glaubt ja immer, dass man vielleicht ja doch Glück hat und mir wird das ja nicht passieren, ne? Aber viele sind wirklich so in der Prostitution gelandet oder auch die Schuldenfalle. Wie viele Frauen ich getroffen habe, die für einen Mann Schulden auf, ich habe nichts gegen Männer, sorry, wenn ich das so sage, aber die für ihren Freund, ihren Mann, ihren Namen für eine Firma gegeben haben oder einen Kredit aufgenommen haben. Die Männer haben sie sitzen lassen und wer hat die Schulden? Die Frau. Und die Frau arbeitet jetzt hier am Strich und arbeitet die Schulden ab. Ist wirklich so. Oder die nigerianischen Frauen, die wirklich also gehandelt worden sind von Nigeria hierher, denen wird eingeredet, Tausende von Euros hat die Reise gekostet, Tausende von Euros, du musst es abbezahlen. Und es ist, ich kann es nicht glauben, aber es ist tatsächlich so, dass diese Frauen, die am Strich stehen, oft 60.000 Euro zurückzahlen müssen an die oft auch sogar weiblichen Zuhälterinnen. Ja. Genau, und dann eben junges Lebensalter. Also wir plädieren dafür, dass man das Alter für Prostitution von 18 auf 21 hochsetzt, weil das nochmal ein gravierender Unterschied ist. Ich erinnere mich an ein Mädchen, ich nenne sie jetzt mal Anna, die uns dann immer an einem Abend gesagt hat, also das war gerade so eine vertraute Atmosphäre und sie hat dann mal ihr bisschen ihr Herz aufgemacht und hat erzählt, dass ihr Freund, den ihre Eltern abgelehnt haben, aber er ist ja so nett und so lieb. Ja, und an ihrem 18. Geburtstag ist er mit ihr von Rumänien nach Wien gekommen, hat ihr die Karte gegeben für die Prostitution und seit 3 Monaten arbeitet sie jetzt hier. Sie weint zwar jeden Abend, aber es wird langsam besser. Ich meine, was macht das mit uns, ne, wenn wir das tun? Das macht uns sehr wütend, sehr, sehr, sehr, sehr zornig, sehr traurig. Und beim nächsten Mal, wo ich dann dachte, jetzt können wir weitermachen, jetzt vielleicht kann man ihr jetzt sagen, Mädchen, komm, wir haben eine Möglichkeit für dich, wir können dir helfen. Beim nächsten Mal, wo wir sie getroffen haben, das war wie wenn der Vorhang runtergegangen ist und wir haben an dem Abend über Hair Color, also über Haare färben gesprochen. Und so war das einfach, ja. Und ich weiß nicht, ob ihr davon mal gehört habt, dieses Phänomen der Loverboys. Das ist wirklich, es ist unvorstellbar, aber das ist in großem Ausmaß in vielen osteuropäischen Ländern. Vielleicht auch hier in Deutschland gibt es mittlerweile auch Elterngruppen, die ihre Mädchen an einen Loverboy verloren haben. Diese Männer, jungen Männer oft, die suchen sich wirklich Opfer aus. Wirklich Mädchen, die verwundbar sind, die Aufmerksamkeit wollen. Und ja, genau. Genau, geistliche Gründe, das ist oft bei den afrikanischen Frauen, die dann durch so eine schwarze Magie eigentlich gegangen sind und die wirklich also glauben, wenn sie gegen diese Zuhälter aussagen, gegen die Trafficker, dann stirbt die Familie in Nigeria oder sie selber fallen tot um. Und das muss man auch natürlich geistlich behandeln. Genau, noch das nächste Bild, bitte. Also das habe ich geschrieben, man muss eigentlich, wenn man permanent in so einem Bereich arbeitet, auch mit sexuellem Missbrauch, und das geht ja auch viel um sexuellen Missbrauch, dann braucht man eine, das habe ich aus dem Buch eines Mentors von uns, eine Theologie des Leidens. Du musst damit umgehen können, wo ist Gott in dem Ganzen? Und wir erleben ihn manchmal mittendrin, wirklich manchmal mittendrin. Am Freitagabend habe ich es erlebt, wo ich erst bei den osteuropäischen Frauen war, hinterher zum Andreas und seinem Team bin, die mitten am Strich im roten Herzwerkbus Lobpreis gemacht haben, die einen Bibel-Input hatten und das war wie hier, sorry, mitten am Strich im Bus. Also Gottes Kirche hat eigentlich keine Mauern, das, für Gott ist das kein Problem. Gott kann auch draußen Gottesdienst feiern mit uns, das macht ihm überhaupt nichts aus, ne? Und manchmal erleben wir auch so Sachen dann, also ich glaube, wir haben hunderte von Neuen Testamenten verteilt, nicht weil wir das aufgedrängt haben, sondern weil die Frauen uns gefragt haben, vor allen Dingen rumänische Frauen, auch einige bulgarische. Und ich weiß noch, es gibt mehrere Frauen, die haben mir erzählt, Sabine, weißt du, was ich mache? Wenn ich abends nach Hause komme, also abends heißt morgens um 4 oder um 5, dann dusche ich mich und dann lese ich die Bibel und dann kann ich ganz gut schlafen. Das passt auch nicht so in unser Denken, in unseren Kopf. Und ja, jetzt gebe ich das Mikro mal weiter an Andreas. Danke. Okay, wir haben viele Vorbilder. Wir haben, wie gesagt, Sabine hat schon gesagt, wir sind vernetzt, auch mit vielen Gruppen in Europa. Aber wir haben wirklich ein Vorbild und das ist wirklich Jesus. Und ich finde es eigentlich einmalig, wie Jesus immer wieder mit Frauen umgegangen ist. Es gibt so viele fantastische Geschichten in der Bibel, wo Jesus Frauen begegnet, die keinen guten Ruf hatten. Weil die Frau am Brunnen oder diese Ehebrecherin, die Pharisäer dahin gezerrt haben. Und es ging immer um Richten auch, weil es, was der Rob gesagt hat, es ging immer, da waren immer diese Pharisäer, die waren die Weltmeister im Richten, die konnten richten, ja, die haben alles gerichtet, ich meine. Eine Geschichte, die mich besonders begeistert, es ist die Geschichte, wo Jesus wieder auch eingeladen war, auch von Pharisäern. Er hatte keine Berührungsängste, er ist auch zu denen gegangen, die ihn gnadenlos gerichtet haben. Wenn er eingeladen worden ist, ist er trotzdem hingegangen. Und der lag da bei Tisch. Und dann kam diese Frau da rein. Das ist in Lukas 7, Vers 38. Und hinterher sagt ja der eine Pharisäer, weiß der nicht, was die für einen Ruf hat oder so. Oder? Auf jeden Fall, ich finde, das ist eine sehr krasse Geschichte. Das muss man sich mal so, wie soll man sagen, auf der Zunge zergehen lassen. Besonders als Mann. Also ich rede jetzt auch speziell als Mann zu den Männern. Weil wir, ohne Männer, wird es nämlich keine Prostitution geben. Das ist klar, oder? Weil die Männer sind die Kunden. Ne? Wir sind die Kunden. Weil das ist so. In Deutschland geht jeder dritte Mann zu Prostituierten. In Österreich wird es auch nicht viel besser sein, denke ich. Ganz abgesehen von den ganzen Männern, auch leider in Gemeinden, die im Internet irgendwo surfen, wo Pornografie ist. Und Pornografie, sagt man, ist eigentlich das Einstiegstor zu Prostitution. Ne? Auf jeden Fall, diese Frau, die kommt rein und sie muss ziemlich nah zu Jesus gekommen sein, weil sie trat zu seinen Füßen und weinte und die Tränen sind auf Jesu Füße gefallen. Also die muss sehr nah gewesen sein, weil die Tränen, die sind sicher nicht so geflogen, sondern weil sie muss sehr nah gewesen sein, auf jeden Fall. Und das ist noch nicht alles. Und dann kniet sie nieder und dann trocknet sie Jesu Füße mit ihren Haaren ab. Ich meine, das ist doch schon ziemlich krass. Stell dir vor, das passiert euch. Stell dir vor, ihr seid irgendwo eingeladen und es kommt jemand rein und eure Freunde sind dabei und ich meine, was denken die hier? Was denken die? Und dann ist aber noch nicht alles. Dann küsst sie die Füße von Jesus. Ich meine, spätestens dann ist sicher euer Ruf ruiniert, oder? Als Mann, oder? Wenn das jemand wenn ihr verheiratet seid, eurer Frau oder Freundin erzählt, ich meine, das steht in der Bibel, weil das ist eine wahre Geschichte. Das ist kein Gleichnis oder sowas. Ja? Und dann hat sie noch die Füße gesalbt von Jesus. Und ich meine, Jesus war auch, in der Bibel steht, dass Jesus versucht wurde wie jeder von uns, wie jeder Mensch. Aber Jesus war so heilig und, also im positiven Sinn, heilig abgesondert und rein, dass er das mit sich machen lassen konnte. Und diese Person ist ihm ganz nahe gekommen, beziehungsweise Jesus ist dieser Person ganz nahe gekommen. Jesus ist diesen Menschen immer ganz nahe gekommen. Dieser Frau am Brunnen, dieser Ehebrecherin, dieser Frau hier ist er immer ganz nahe gekommen. Und ich glaube, das ist eigentlich auch das, was ich glaube, was wir tun müssen. Wir müssen diesen Menschen ganz nahe kommen. Wir können die nicht auf Entfernung erreichen. Wir können sie ja vielleicht auf Entfernung segnen. Das ist vielleicht eine Möglichkeit. Das ist vielleicht auch, was Sabine sagte, dass ihr gehört habt, es gibt ungefähr 400 von diesen Clubs und Studios und Bordellen und vielleicht die meisten von euch gehen vielleicht jeden Tag an sowas vorbei, wenn sie zur Arbeit kommen und ich weiß nicht, wie ihr bis jetzt darüber gedacht habt. Vielleicht ist da auch sowas, das denke ich auch, das ist manchmal so in unseren Herzen, dass wir das irgendwie richten, weil wir was denken. Ne? Aber vielleicht ist heute so ein Abend, wo wir ab morgen das vielleicht anders sehen, wo wir vielleicht vorbeigehen und weil wir jetzt vielleicht mehr wissen, dann anfangen, diese Menschen zu segnen und dafür zu beten. Aber um diese Menschen wirklich zu erreichen, also das gilt jetzt speziell für uns, weil ich glaube schon, dass es auch ein besonderer Ruf ist, dahin zu gehen. da müssen wir ganz nah zu diesen Menschen kommen. Und das erleben wir auch immer wieder. Wie Sabine sagte, wir haben so einen kleinen VW-Bus, den wir so als Café umgebaut haben. Der Rekord war, dass wir mit 15 Personen da drin waren. Es war aber schön warm, es war im Winter. Und da sind wir wirklich ganz nah. Ich meine, da sitzt man schon fast aufeinander. Aber es ist sehr schön. Und wir sind diesen Menschen ganz nah. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, aber es dauert wirklich auch lange, bis diese Menschen wirklich Vertrauen haben. Weil was sie hauptsächlich erlebt haben, was auch Sabine sagte, ist ja Vertrauensmissbrauch. Dass meistens Menschen, die sie kannten oder die Familie kannten, die erste Person war, die das eingefädelt hat, dass sie irgendwo hingekommen ist und die Person das schon wusste, dass sie als Prostituierte arbeiten muss. Und das heißt, dieser Vertrauensmissbrauch, der muss eigentlich wieder umgekehrt werden. Und zum Beispiel hat eine Frau, die rausgekommen ist, hat zu Sabine gesagt, ich habe 2 Jahre gebraucht, um euch zu vertrauen. Und das erleben wir bei diesen osteuropäischen Frauen, auch bei diesen nigerianischen Frauen. Und es dauert oft lange. Also, wie oft macht man dann Termine oder versucht ihnen irgendwie zu helfen? So, und immer wieder funktioniert es nicht. Die kommen nicht oder so. Letzte Woche hatte ich irgendwie ein einmaliges Erlebnis, weil alle diese Menschen möchten ja gerne Asyl haben, speziell die Nigerianerinnen. Und eine Voraussetzung ist ja, dass sie auch Deutsch können. Und wo wir angefangen haben, da hat fast keiner Interesse gehabt, Deutsch zu lernen. Aber jetzt wird es immer mehr. Und letzte Woche haben mich mehrere gefragt, ob ich ihnen nicht einen Deutschkurs besorgen könnte. Und dann habe ich einen Termin gemacht, weil es gibt jetzt so eine neue Gruppe, die Deutschkurse anbieten, umsonst. Und es sind 3 Frauen gekommen zum Termin. Das war das erste Mal, dass ich das erlebt habe. Wirklich, das war erstaunlich. Das war wie ein Wunder fast. Und ich habe aber gemerkt, das waren Frauen, die wir schon lange kennen und die ja über die Zeit irgendwie die Vertrauen aufgebaut haben, und das ist schön. Und das ist auch wieder, wir machen solche Sachen wie zum Beispiel, wenn der nigerianische Unabhängigkeitstag, versuchen wir so, sie einzuladen und solche Sachen, und es ist immer wieder, probiert man es und immer mehr wächst Vertrauen, und dann kann man ihnen auch helfen. Ne? Und was ich sagen wollte nochmal, man braucht sicher eine Berufung, aber die Berufung dafür zu beten, die hat, glaube ich, jeder. Und ich glaube, dass unsere Arbeit nicht existieren kann ohne Menschen, die beten. Meine Frau, die schickt jede Woche speziell für Leute, die dafür beten wollen, so ein Gebetsmail aus. Und das sind Menschen aus allen Konfessionen, die dafür beten, überall in Österreich. Und das ist für uns wirklich, das ist begeisternd. Und ich glaube, dass das, was wir sehen, und dass wir das nur sehen, weil viele Menschen dafür beten, weil es ist wirklich ein geistlicher Kampf. Und da möchte ich euch wirklich einladen, dass ihr dafür betet. Und es ist eigentlich auch konkret, und es wird eigentlich auch selbst beim Beten schon politisch, weil es geht um Veränderungen. Wie Sabine sagte, es geht darum, dass Gesetze verändert werden. Wir müssen dafür beten, dass die Polizei, die eine Schlüsselfunktion hat in dieser ganzen Sache, weil sie die sind, die auch die Vollmacht haben, gegen Menschenhandel vorzugehen, dass die Polizei nicht korrupt ist, dass die Polizisten weise sind, dass sie gute Ausbildung erfahren, dass mehr Wert darauf gelegt wird, dass Polizisten wirklich Ausbildung haben in der Richtung, dass sie checken, wenn sie irgendwo sind. Und so, weil die Frauen werden sehr oft kontrolliert, auf der Straße und auch in den Clubs und so, dass die Frauen merken, wo Zwang und wo Menschenhandel dahinter steckt. Weil die können dann sehr viel bewirken. Ne? Und wir können für die Politiker beten, dass es nicht nur ein Thema ist, was besprochen wird und was in den Zeitungen steht, weil es vielleicht gerade sein muss, sondern dass es Politiker sind, die wirklich mit dem Herzen dahinter stehen, denen das wirklich eine Not ist. Und wir können überhaupt beten gegen Korruption, weil gerade in diesem Metier ist sehr viel käuflich, weil es geht um sehr viel Geld. Und deswegen können auch Menschen, die da irgendwas machen wollen, die können die Personen, die sie vielleicht brauchen, kaufen. Ne? Und da können wir wirklich für beten. Und auch diese Polizisten sind auch nur Menschen. Ne? Und vor allem hauptsächlich auch nur Männer. Ne? Und wir können wirklich beten, dass da wirklich Männer sind, die Moral haben und Durchblick. Ne? Und was ich auch noch sagen wollte, wir haben da hinten, da bei dem Infopunkt, da haben wir so ein A5-Blatt liegen, da steht drauf Verhaltenskodex für Männer. Und das könnt ihr euch mitnehmen, vor allem die Männer. Das sind so, ja, die Frauen auch. Weil jeder von euch ja, am Arbeitsplatz oder wo immer in der Schule, beim Studium, da sind, ich glaube, dass es wichtig ist, da auch einen Stand einzunehmen, wenn schlecht über Frauen geredet wird. Weil manchmal ist es ja, für viele ist Prostitution ja überhaupt kein, das ist so, ja, das macht man halt. Oder? Also man hört immer wieder von so ganzen Gruppen, die, was weiß ich, dann so die, wie heißt das so, bevor sie heiraten, ziehen sie nochmal so durch die Gegend, betrinken sich und besuchen ein Bordell. So als, das ist so eine Art, was weiß ich, das ist, aber es ist eigentlich pervers. Oder? Es ist ja total abstrus eigentlich, sowas zu tun. Und viele Männer denken aber da gar nicht drüber nach eigentlich. Die denken vor allem nicht drüber nach, ja, sie haben kein Wissen darüber, sie haben vielleicht nur dieses Denken, dass die machen das ja gerne, die Frauen, die verdienen halt ihr Geld damit, aber sie wissen den Hintergrund nicht und es ist wichtig, dass die und ihr jetzt, die es wisst, dass ihr darüber aufklärt. Oder es geht ja schon da los, wo irgendwelche Kalender irgendwo hängen, die hängen fast in jeder Firma, da kann man natürlich sagen, ja, das ist einfach was weiß ich. Aber es ist eigentlich auch frauenfeindlich. Es ist schon frauenfeindlich, die meisten von diesen Kalendern, weil da wird die Frau als Ware schon benutzt und da kann man doch was dagegen sagen. Da reißt einem ja keiner den Kopf ab. Da kann man aufstehen dagegen. Das ist noch nicht mal so unnormal inzwischen. Es hat sogar was, weil es wird auch in den Medien mehr und mehr darüber gesprochen, auch im Internet. Es gibt selbst, ich habe gestern einen Link bekommen von so ein Männermagazin, wo sie in dem Männermagazin darüber geschrieben haben. Das war interessant. Also selbst sie haben sich damit beschäftigt. Und also ich denke, wir sollen aufstehen dagegen, besonders wir Männer. Okay. Komm nochmal hoch. Genau. Nochmal das letzte Bild vielleicht. Also ich meine, die ganze Bibel ist voll davon, dass Gott uns aufruft, für die Fremdlinge, für die Armen da zu sein, nicht korrupt zu sein, nicht zu unterdrücken. Und ich frage mich wirklich, wie lange Gott da mitmacht, ne? Wenn ein Land Gesetze erlässt, die grundsätzlich allen erlauben, in der Prostitution zu arbeiten und vielleicht nur 10% von denen, die das tun, machen das wirklich freiwillig und alle anderen sind gezwungen. Ich weiß nicht, ob Gott da so lange zuschaut und ob er da einfach mitmacht. Und ich glaube einfach, dass wir auch als sagen wir mal so, als Volk Gottes eine Verantwortung haben, auch wie der Andreas sagte, das muss nicht immer eine große Rede sein, aber das fängt wirklich im Kleinen an. Dass wir, immer denke ich mir, wir müssen aufpassen, so als Christen, wir sind dann immer schnell gegen was oder regen uns auf über neue Homo-Gesetze und dieses und jenes. Aber ich glaube, wir sollen lernen, für was einzustehen, für Gerechtigkeit, für Wahrheit und für Respekt anderen Menschen gegenüber. Und ich hoffe, dass das klappt mit dem letzten, bitte? Ach so, genau. Einladung, also jeder dritte Montag im Monat ist um 19.30 Uhr ein Gebetsabend von Herzwerk in der Beheimgasse 1 in der Baptistengemeinde. Und wer von euch schon was gehört hat vom Mercy House of Prayer, das ist so eine Plattform überkonfessionell, wo man mehr und mehr beten will, auch regelmäßig beten will. Und Herzwerk hat den Dienstagmorgen übernommen von 10 bis 12. Das ist in der Boltzmanngasse 9 und wir beten für die Stadt und eben auch für unsere Anliegen. Seid ihr auch herzlich eingeladen und wir fühlen uns auch komplett zu Hause bei der Worship Night. Weil es wirklich auch eine Plattform ist für den Leib Christi, die ihr hier zur Verfügung gestellt habt. Das finden wir auch ganz genial. Genau, nächste Woche ist unser Fest, wer da kommen möchte. Wir stehen gleich da drüben, wer irgendwelche Fragen hat. Und mit dem Lied wollen wir gerne abschließen. Vielen Dank. Side. I come to you. God of life and death, God of our secrets unconfessed, God of our every breath, I come to you. God of the rich and poor, God of the princes and the whore, God of the ever open door, I come to you. God of the unborn child, God of the pure and undefiled, God of the pimp and pedophile, I come to you. Here tonight, and you have not yet had an encounter with Jesus Christ. Wenn du heute Abend hier bist und du hast noch nicht diese Begegnung mit Jesus erlebt. He loves you. Er liebt dich so sehr. As we heard, he is the God of the priest and the prostitute. Wie wir das gerade gehört haben, er ist der Gott der Priester. Aber auch der Prostituierten. He is the God of the pedophile. Er ist der Gott der pedophile. Oder Pädophil. Yeah. Sorry. Der Kinderschänder. He is the God of the pure and the defiled. Er ist der Gott der Reinen und auch der, die ganz beschmutzt sind. And he loves you. Und er liebt dich. And he loved you so much that he sent his only son, Jesus. Er liebt dich so sehr, dass seinen eingeborenen Sohn, Jesus, gesandt hat. To go on the cross and to take every single sin we ever committed or would commit. Er ist für uns ans Kreuz gegangen und hat jede einzelne Sünde genommen, die wir jemals begangen haben. Or ever would commit. Oder die auch je begehen könnten. And he died and he paid the penalty for that sin. und er starb und hat damit die Strafe für die Sünde bezahlt. And now he offers us forgiveness. Und jetzt bietet er uns, dir, diese Vergebung an. He offers you cleansing. Er bietet dir Reinheit an. He wants to have an exchange. Er möchte, dass du diesen Austausch erlebst. Your guilt, deine Schuld, for his righteousness, für seine Gerechtigkeit. Your fear, deine Angst, for his love, im Austausch für seine Liebe. Your wrongdoing, all das Verkehrte in deinem Leben, for a brand new start, für einen völligen Neubeginn. And with his blood he has purified you. Und mit seinem Blut hat er dich gereinigt. The guilty died, the non-guilty died for the guilty. Der Unschuldige starb für die Schuldigen. And so, if you would like to, you can say this prayer. Und wenn du jetzt möchtest, kannst du aber für dich im Herzen dieses Gebet sprechen. Jesus, I thank you. Jesus, ich danke dir. That you took everything on yourself. Dass du alles auf dich genommen hast. Because of love. Aus Liebe. And I want to receive you into my life tonight. Und ich möchte dich einfach empfangen in mein Leben hinein heute Abend. Save me, come into my life. Rette mich, komm in mein Leben. I accept what you did for me on the cross. Ich nehme das an, was du für mich am Kreuz getan hast. Forgive me for my wrongdoings. Vergib mir all das Verkehrte, was ich getan habe. How I have hurt people. Wie ich anderen Menschen wehgetan habe. Forgive me. Bitte, nimm es von mir. Cleanse me. Reinige mich. If you said that prayer for the first time tonight, wenn du dieses Gebet zum ersten Mal heute Abend gesprochen hast, then go and pray with someone at the prayer team in the prayer room. Dann mach dich auf und bete einfach mit jemandem in dem Gebetsraum zu deiner Rechten. The prayer team can go there now and get ready to pray for people. Das Gebetsteam kann jetzt dorthin gehen und sich vorbereiten. Dass sie beten können. And I also want to pray for those who are already Christians. Aber ich möchte auch beten für die, die bereits Christen sind. Maybe you were spoken to tonight. Vielleicht hat Gott heute Abend zu dir gesprochen. Maybe you were abused sexually as a child. Vielleicht bist du als Kind sexuell missbraucht worden. And you carry with you feelings of unworthiness. Du schleppst es mit dir herum, dieses Gefühl der Unwürdigkeit. And feelings that it was your fault. Und du fühlst es so, als wenn das deine Schuld wäre. God wants to tell you tonight, Gott möchte dir sagen heute Abend. It had nothing to do with you. Es hatte nichts zu tun mit dir. It was done to you. Es ist dir angetan worden. You did nothing to cause it. Du hast es nicht verursacht. You are not at fault. Nicht im geringsten ist es deine Schuld. You were a victim. Du warst Opfer. Receive God's thoughts towards you. Empfange Gottes Gedanken. Für dich. God says, you are worthy. Gott sagt dir, du bist es wert. Receive my love into that wound, into that place of rejection. Empfange meine Liebe hinein, genau in diese Wunde, diesen Punkt, diese Ablehnung. Let my love heal you. Lass meine Liebe dich heilen. I love you just the way you are. Ich liebe dich genau so, wie du bist. You don't have to change. Du musst dich nicht ändern. You don't have to become better. Du musst nicht irgendwie versuchen, besser zu werden. You don't have to clean up your act. Du musst ja nicht irgendwo deine Akten irgendwie sortieren oder in Ordnung bringen. Just open your heart wide to my love. Mach dein Herz weit auf für meine Liebe. Which is unconditional. Sie ist bedingungslos. Which is lavish. Und sie ist einfach so groß, wie sie überschwemmt. And I see you perfect. Und dann sehe ich dich vollkommen. You are altogether lovely. Du bist so durch und durch lieblich. There is no spot in you. Es gibt da keinen Makel an dir mehr. Receive God's thoughts towards you tonight. Empfange Gottes Gedanken für dich heute Abend.